1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute auch wieder eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, in eure Mail eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, jetzt möchte ich aber vorab noch etwas zu unserem neuen Studio sagen. Ich habe euch gestern ja gebeten, ein bisschen nachsichtig mit uns zu sein. Wir basteln und bauen hier ja noch ein bisschen. Zum Beispiel gab es einige Kritik, dass der Hintergrund, die Wand gestern zu blau war. Und ich glaube, damit hattet ihr auch recht. Und es ist jetzt schon viel schöner, finde ich. Aber wir experimentieren noch ein bisschen weiter mit dem Licht. Dann möchte ich euch wirklich auch beweisen, hier ist nichts fake oder so. Der weiße Hirsch ist real. Ich nehme ihn mal hier runter und dann könnt ihr sehen, er ist wirklich unser alter Porzellanhirsch, der hier auf einer Plexiglassäule steht. Ansonsten ist das ein Hörfunkstudio hier. Ihr habt die andere Perspektive ja auch, wo tagsüber von 1 Live und in 1 Live hier gearbeitet wird. Ja, und der Hintergrund, das ist eine Stellwand, aber auch nichts Besonderes. Das ist einfach eine Wand, an die man auch anfassen kann. Und so haben wir uns so ein bisschen das kuschelig hier gemacht. Aber an der Sendung ändert sich ja nichts. Das habe ich euch ja gestern schon gesagt. Und wir müssen uns so ein bisschen dran gewöhnen, auch an das neue Ambiente. Dann, ja, natürlich, dann haben viele Leute gefragt, wo ist der kleine Hirsch, unser süßer kleiner Hirsch? Der ist noch in einem Umzugskarton. Und ich verspreche euch, dass der morgen, allerspätestens übermorgen, ist er hier. Und dann müssen wir überlegen, wo wir den hier hinstellen. Das weiß ich allerdings auch noch nicht so. Genauso viel Möglichkeiten zum Stellen haben wir ja hier nicht. Aber das kriegen wir dann sicher auch noch hin. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt ganz einfach an und ich freue mich sehr auf Fabienne. Und Fabienne ist 21. Hallo Fabienne. Hallo. Fabienne, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir? Was ist dein Thema? Also mein Mann ist Alkoholiker und ich bin erst seit 4 Monaten verheiratet. Und er war davor schon Alkoholiker, aber ist jetzt wieder, also noch an der Hochzeitsnacht, hat wieder zum Alkohol gegriffen. 4 Monate verheiratet, ihr kennt euch schon länger. Wie länger? Ich war vorher mit seinem Cousin 5 Jahre zusammen und dadurch habe ich ihn kennengelernt und dann jetzt sind wir 3,5 Jahre zusammen und 4 Monate verheiratet. Und insgesamt, wie lange ist er schon Alkoholiker, was würdest du sagen? Eigentlich schon die ganzen, also ich habe es nicht am Anfang so bemerkt, ich würde sagen aber schon die ganzen Jahre. Von Erzählung her weiß ich, dass es schon früh im jugendlichen Alter angefangen hat. Aber ich habe das am Anfang nicht gesehen. Wie alt ist er denn? Er wird jetzt 37. Was heißt genau Alkoholiker? Wie viel konsumiert er? Was trinkt er? Wie viel trinkt er? Also er trinkt jeden Tag eine Flasche Whisky. Ach du lieber Himmel. Eine Flasche Whisky am Tag. Ja, und er denkt dann, wenn er dann mal 4 Stunden geschlafen hat, nachdem er das getrunken hat, wäre er wieder vollkommen nüchtern. Dann ist er vielleicht beispielsweise noch 4-5 Stunden zu Hause und fährt dann wieder auf die Arbeit. Was macht er denn beruflich? Er ist Fahrer für ausländische Zeitung. Ach, er fährt dann noch Auto. Das heißt, er fährt immer mit Restpromill durch die Gegend. Ja, in letzter Zeit nicht mehr. Jetzt hat er alle 2 Tage, sag ich mal, Frankreich-Schweiz-Tour. Und da ist es dann nicht mehr so krass. Also da hat er dann mal 12 bis 15 Stunden Pause, wo ich nicht bei glaube, dass das halt abgebaut wäre in den Stunden. Glaubst du nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. So extrem Alkohol kann natürlich sein, dass sich das nicht so schnell abbaut. Weißt du, ob er schon mal irgendwas unternommen hat? Ich wollte mich letztes Jahr trennen, das war kurz vor der Hochzeit. Da hat er 2 Entziehungskuren gemacht. Mhm. Die waren auch echt super, er hat es auch durchgezogen. Und deswegen habe ich auch ja gesagt, weil die erste Hochzeit habe ich schon abgesagt. Und es war wirklich die schönsten 3 Monate in meinem Leben. Mhm. Ja. Und dann Tag der Hochzeit. Ja. Ist er wieder rückfällig geworden? Er hat gemeint, das ist die Hochzeit. Und es ist auch nichts vorgefallen, kein Streit, nichts. Und dann habe ich halt gesagt, ja, es ist die Hochzeit. Ich habe halt wirklich gar keinen Alkohol getrunken. Ich habe das auch wegen ihm gemacht, dass ich halt nichts trinke. Ja, und dann hat das so wieder angefangen. Dann hat er alle 2 Tage getrunken und dann wieder jeden Tag. Wie geht die Sache mit dem Autofahren noch durch den Kopf? Bist du sicher, dass der, wenn der längere Reisen macht, dass der währenddessen nicht auch säuft im Auto? Ich bin schon mal mitgefahren. Also da bin ich mir eigentlich sicher, weil wenn er dort nach Alkohol riechen würde, würden sie ihn rausschmeißen. Also das riecht man bei ihm auch, wenn er Alkohol trinkt. Ist denn da überhaupt jemand, der ihn kontrolliert? Wer würde ihn rausschmeißen? Sein Chef. Ach so, der wird das dann mitbekommen. Weil er muss ja jeden Abend erst das Auto holen von seinem Chef. Ach so, verstehe. Und er hat jeden Abend mit seinem Chef zu tun. Mhm. Wie verhält der sich dir gegenüber, wenn er besoffen ist? Er ist ganz anders. So, wie soll ich das beschreiben? Er sagt, weil du bist eine Frau, aber behandelt mich abwesenheitlich. So, ich bin zwar da, aber andere Sachen sind wichtiger. Aber er ist nicht gewalttätig dir gegenüber? Nein. Du bist ja? Also wir haben oft Streit gehabt letztes Jahr, wo das so extremer noch war, dass viel Polizei da war, aber dass er gewalttätig gegen Gegenstände geworden ist und irgendwie die Realität nicht mehr so gewusst hat. Und dich behandelt er eher wie Luft? Ja, wie Luft. Also ich versuche auch mit ihm darüber zu reden. Er sagt halt, das stimmt nicht, weil ich halt gemeint habe, er soll aufhören zu trinken, weil ich das auch von früher von zu Hause aus kenne. Und er sagt halt immer, es wird weniger, aber es wird nicht weniger. Ich habe halt auch schon wirklich über Scheidung nachgedacht. Das habe ich ihm auch letzte Woche gesagt. Ich meine, das ist ja jetzt gerade nicht eine Sache, die man gerade angefangen hat, sondern du beschäftigst dich ja nun intensiv schon erheblich lange damit, kann man ja so sagen. Und du hast das ja alles mitgekriegt, die Auf und Abs. Ja, ich hoffe. Wenn der dann wieder nüchtern ist, wie verhält er sich dann? Dann ist er wieder ein komplett anderer Mensch. Er hört mir zu, aber er ist trotzdem momentan, also in den letzten 2 Monaten ist es ziemlich schwierig. Wir reden nicht so viel, nicht so, wie ich es mir wünsche. Also ich habe gesagt, so geht es nicht mehr weiter mit uns. Und sein Reden ist es dann so, ja, wir müssen uns beide ändern. Und dann ist das Gespräch für ihn beendet. Und Ach so. Für mich kann er reden. Wir müssen uns beide ändern, ist gut. Er ist der Säufer und du sollst dich ändern. Ja, also ich wäre halt faul, meint er. Ist halt so, wenn ich dann beispielsweise mal die Wäsche jetzt nicht sofort zusammenlege, sondern 8 Stunden später. Hm. Gut, aber das ist ja eine ganz andere Thematik. Macht auch immer andere Themen draus. Wenn ich ihn drauf anspreche, sagt er, du machst aber das nicht und du bist dadurch gefallen. Um abzulenken, das höre ich klar. Genau. Fabienne, finde ich krass, könnte ich nicht aushalten. Ich kann das sehr gut verstehen, wenn du die Faxen da wirklich beinahe bald dicke hast und sagst, ich will mich scheiden lassen. Wenn du dem das ankündigst, wenn du es ihm wirklich ankündigst, dann musst du es aber auch dann sehr ernst meinen. Ich habe das sehr ernst gemeint. Ich hatte auch an diesem Tag meine Sachen gepackt, aber irgendwie hat das mir so wehgetan, weil er gemeint hat, ja, dann geh. Weil ich dann in dem Moment dachte, ihm so egal. Das hat er gesagt, dann geh? Ja. Ist ihm denn klar, in welcher Situation er ist? Also, nur wenn er getrunken hat, glaube ich, ist ihm klar, in welcher Situation er ist. Ach so, das ist ja interessant. Normalerweise ist es umgekehrt. Also du meinst, wenn er getrunken hat, kapiert er, wie ernst es ist. Und wenn er nüchtern ist, dann färbt er das schön irgendwie. Ja, genau. Hm. Ich meine, ich liebe diesen Menschen. Ich weiß, das kann man nicht verstehen, aber ich liebe diesen Menschen so sehr. Der hat mir so viel aus Mist geholfen von früher. Hm. Und wäre sonst nicht heute, wo ich heute wäre, sag ich mal. Dennoch. Gehst du natürlich mit kaputt, wenn du das weiter mitmachst. Das alte Lied, wenn man mit einem Alkoholiker zusammen ist. Das kann man eine Weile kann man gute Ratschläge geben, man kann ihm immer wieder Chancen geben, aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist Schluss. Und dann kann man immer die Hoffnung haben, dass wenn man wirklich einen harten Schnitt macht, dass der aufwacht und es kapiert. Also ich kann dir nur raten, den harten Schritt zu machen. Ja, ich stehe halt auch wirklich, es fehlt nur noch 1 Millimeter. Also ich habe auch heute Abend versucht, mit ihm zu reden. Dann weint er manchmal. Und sagt, dann weint so. Dann soll er weinen. Kein Mitleid. Soll er heulen. Das Einzige, was er tut, er soll nicht heulen, sondern er soll wieder in die Klinik gehen und eine Entzugskur machen. Ja, das wünsche ich mir eigentlich. Er hätte auch eine Therapie. Und die wäre halt über ein halbes Jahr gegangen. Und er hat die Arbeit, weil er war arbeitslos ein halbes Jahr. Und er hat lieber die Arbeit in Angriff genommen halt als die Therapie, weil er dachte, wir brauchen Geld, wir müssen überleben. Ja, kann man ja auch verstehen. Kann man ja auch verstehen, aber das ist zu ernst. Da geht dann die Gesundheit vor Arbeit, finde ich. Ja. Fabian, also meine klare Meinung ist, dass du ihn nochmal extrem klar machst, dass es dir verdammt ernst ist und dass du dann weg bist, wenn er jetzt nichts, wenn er nicht jetzt sofort etwas unternimmt. Dann geh. Mhm. Vielleicht mit dem Hintergedanken, wenn du wirklich gegangen bist, dass er das dann so ernst nimmt, dass er sich verändert. Aber geh. Das hatte ich auch vor. Ja. Also ich habe auch schon Freundinnen eingeweiht, also dann muss ich hier raus. So sehe ich es auch. Sehr schade, sehr traurig. Frisch verheiratet, du bist jung, 21 und dann wünscht man sich ein anderes Leben. Aber wenn es nicht geht, dann geht's erstmal nicht so. Also unternimm den Schritt, so wie du es auch gerade formuliert hast. Und alles Gute von Herzen, Fabian. Okay, danke schön. Gerne, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier gut erreichen könnt oder erreichen könnt, ich hoffe, gut erreichen könnt, oder mailt uns domian@wdr.de. Freie Themennacht, wir machen diese Woche jede Nacht eine freie Themennacht. Also ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr sehr gerne mit mir reden wollt. Hier ist die Corinna und Corinna ist 43. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Corinna, um was geht's denn? Also von Grund auf bin ich ein hilfsbereiter Mensch. Mhm. Ich denke mal, Zivilcourage ist für mich so eins meiner größten Werte. Und ich bin letzte Woche Mittwoch bei einem Autobahnunfall dazwischen gekommen, habe da erste Hilfe geleistet. Soweit, also so gut. Erstmal für mich kein Thema war, insofern das... ich auch in so einem Moment nicht nachdenke. Was war denn das für ein Autounfall? Ich bin von der Bundesstraße, von der Schnellstraße, bin ich auf einen Autobahnzubringer gefahren und habe dann auf der linken Seite gesehen, dass ein LKW umgekippt ist. Mhm. Und dann? Es gab erstmal großen Nebel. Ich habe meine Tochter gerade vom Flughafen Köln von der Flughafen abgeholt gehabt, ihren Freund in Hilberath abgesetzt und habe meine Tochter darum gebeten, dass sie im Auto sitzen bleibt. Ich habe links geparkt, also so, dass sie nicht gefährdet ist und habe dann halt den Erste-Hilfe-Koffer aus dem Auto hinten rausgerissen und bin dann zur Unfallstelle gelaufen. Ganz rüber, auf die andere Seite? Bin über die Autobahn quer gelaufen. Also das war im Grunde genommen... auch gefährlich? Es war A, gefährlich, aber in dem Moment habe ich auch nicht nachgedacht, aber genauso wenig habe ich darüber nachgedacht, wie andere Leute, die dann eben... angefangen haben, die Autobahn mit abzusperren. Jetzt erzähl mir mal, was du mir eigentlich erzählen willst. Womit ich einfach nicht klarkomme, dass ich, dieser Unfall war um 14 Uhr und dann lag dieser LKW dann auf der Mittelleitplanke zwischen zwei Verkehrsseiten von der Autobahn und dann habe ich dann einen Menschen gesehen, der, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, weil ich nicht weiß, ob denn vielleicht Angehörige zuhören, aber jedenfalls dieser Mensch war so verdreht, in sich verdreht und gelblich angelaufen und hat gewimmert und ich habe einen Notruf gemacht und nach 10 Minuten nochmal einen Notruf gemacht und ich habe die Polizei darum gebeten, sie sollen einen Krankenwagen rufen und ich habe darum gebeten, dass ein Helikopter gerufen wird, weil dieser Mensch einfach nicht transportabel gewesen wäre. Währenddessen warst du alleine mit diesem schwer verletzten Menschen an der Unfallstelle? Nein, ich war nicht direkt alleine, aber es war ein Pulk von, sag ich jetzt mal, 15 Leuten, die dann halt Autobahn abgesperrt haben. Also es waren alles ganz normale Zivilmenschen. Okay, aber du standst ziemlich nah an diesem schwer verletzten Menschen dran. Ja. Und du hast einen Notruf gestartet und das dauerte dann eine Weile und nochmal eine Weile. War das der Lastwagenfahrer? Ja. Dieser Lastwagenfahrer, der ist halt schon ein paar Meter vorher aus dem Fahrergehäuse rausgeschleudert worden. Mhm. War er allein in dem Lastwagen? Ja. War er der einzige Verletzte? Ja, aber schwer verletzt. Schwerst verletzt. Das heißt, du hast über einen recht langen Zeitraum von vielleicht 10 oder 15 Minuten. Wie Stunden angefühlt. Das ist das Problem. Es hat sich wie Stunden angefühlt. Und dieser Mensch, der hat gelebt, der hat geatmet. Hat er dich angeschaut? Der hat durch mich durchgeschaut. Also ich glaube, der war durch diesen Adrenalinschub. Also ich meine, das ist ja vielleicht sogar eine Schutzvorkommnis, dieser Körper dann hat in so einem Moment, ne? Das heißt, du hast etwas ganz Furchtbares gesehen während dieser Zeit. Oder miterlebt. Ich habe versucht zu helfen und musste aber feststellen am Ende, dass meine Hilfe nicht hilfreich gewesen ist. Was hast du denn konkret versucht zu helfen, außer den Krankenwagen anzurufen, was natürlich sehr viel. Hast du ihn angefasst? Hast du ihn irgendwie? Ich habe ganz kurz den Kopf gestreichelt und habe ihm nur gesagt, dass es ihm bald besser ginge. Mhm. Ich hätte einen Krankenwagen gerufen und es wären ganz viele Leute, die ihm helfen würden. Aber der hat durch einen durchgeschaut. Du konntest konkret gar nichts machen. Du konntest ihn nicht umlegen zur Seite, so gar nichts. Wusste ich, nein, hätte ich mich nicht gewagt, weil der war ja zusammengefaltet, der war ja verdreht, das war ja kein Mensch mehr. Also man hätte ihn gar nicht in eine Liga legen können oder sonst irgendwas. Es war. Deswegen habe ich ja auch der Polizei gesagt, die sollen auf jeden Fall einen Helikopter schicken. Kam denn dann auch ein Hubschrauber? Ja, es kam erstmal ein Sanitäter, irgendwann kam dann, das ist ja auch so krank, also Menschen sind so krank, ja, ich meine, da ist eine Autobahn abgesperrt, die wird von irgendwelchen zivilen Menschen abgesperrt und dann sind dann immer noch irgendwelche Geräte dazwischen, ja, die meinen, sie müssten noch ein Video davon filmen, ja, wie andere versuchen, Leben zu retten. Das ist doch krank. Mhm. Meinst du, dass da auch Gaffer bei waren, die sogar diesen schwer verletzten Menschen gefilmt haben? Ja, waren. Nein oder ja? Doch, ja. Mhm. Ja, unglaublich. Unfassbar. Unfassbar. Und, weißt du, was aus dem Mann geworden ist? Ja, ich wohne nicht unweit von der Unfallstelle. Ich hab ein großes Wohnzimmer mit einem Erker. Luftlinie sind das dann vielleicht 600, 700 Meter. Die Autobahn selber ist vielleicht mit Umgehung 1,5 Kilometer entfernt. Dann saß ich, ich bin dann halt, also um 14 Uhr war der Unfall, um 15 Uhr bin ich nach Hause gefahren. Der Sanitäter sagt nur so, ja, können Sie überhaupt fahren? Und ich so, ja klar, ist doch kein Problem, nächste Ausfahrt ist doch direkt da, aber ich habe mich ins Auto gesetzt, habe dann irgendein komisches Lied gehört und habe meiner Tochter nur gesagt, mach aus. Und meine Tochter sagt nur so, Mama, was ist denn los? Da sage ich, Charlotte, ich möchte jetzt einfach nur nach Hause fahren. Dann sagt sie, was ist denn los? Da sage ich, Charlotte, es gibt nur zwei Wege, man kann sich nur einmal entscheiden. Es gibt den Weg, entweder ich mache mit und helfe oder ich schaue weg und fahre vorbei. Das hatte ich dich gefragt, ob du weißt, ob dieser Mann überlebt hat. Entschuldige bitte, ja, Damian. Also um 15 Uhr war ich zu Hause und um 15.45 Uhr sah ich dann, als ich in meinem Wohnzimmer im Erker saß, sah ich dann, dass ein Hubschrauber hochflog. Hm. Exakt der gleiche Hubschrauber, der dann eben auch auf der Unfallstelle gelandet war. Und okay, sag doch mal. Hab dann auch in dem Moment sofort den Hörer in die Hand genommen, habe bei der Polizeiwache hier bei uns in Meckenheim angerufen und nachgefragt, welche Autobahnpolizei denn zuständig wäre. Okay, sag uns doch mal, ob der Mann überlebt hat. Na, er hat es nicht überlebt, aber eigentlich habe ich auch gewusst, dass er es nicht überlebt hat, denn um 25 Minuten später, nachdem ich den ersten Notruf getätigt hatte, kam dann auch dieser Hubschrauber und dann kam dann auch nach dem ersten Sanitäter, also noch quasi nach der zweiten Ersthilfe, weil die erste Ersthilfe hatten ja mehrere Leute veranstaltet, inklusive mir. Weißt du, was ich glaube, Corinna? Dass du völlig traumatisiert bist von dem, was du da gesehen hast. Ja, das glaube ich. Nicht fertig. Das war so ein. Du hast ja quasi miterlebt, wie ein Mensch wahrscheinlich gestorben ist oder dieses. Ich hab dann da angerufen bei der Autobahnpolizei in St. Augustin und dann habe ich dann mit einem Polizisten gesprochen, habe gesagt, ich würde ganz gerne wissen, in welche Klinik dieser Mensch käme, ich hätte die Erste Hilfe damit gemacht und hätte auch den... Aber ich glaube, das dürfen die nicht sagen, ne? Das dürfen die auch, das weiß ich ja auch. Ja. Ich bin ja nicht ganz dämlich, aber... Corinna, ich möchte dir mal was sagen. Ich finde es erstmal sehr lobenswert und ganz toll, was du gemacht hast und wie du reagiert hast. Du wolltest ja nur Gutes. Du bist rübergegangen und wolltest helfen und konntest nicht helfen, weil das so schlimm war. Ja, der Sanitäter hat mir ja auch gesagt, dass das richtig gewesen ist, was ich gemacht habe. Absolut. Sag ich, aber vom Gefühl her, vom Gefühl her ist es halt einfach so, dass ich ganz, also ich kann ganz klar sagen, ja, das war richtig, was ich gemacht habe. Zum zweiten Punkt kann ich sagen, dieses Bild kriege ich natürlich so schnell nicht aus dem Kopf, weil so einen zusammengewickelten Menschen habe ich noch nie gesehen. Das glaube ich. Ich hab eine Beileidsbekundung habe ich geschrieben an die Familie, die ich ja gar nicht kenne. Und habe dieser, also es war mir so ein großes Bedürfnis reinzuschreiben, weil meine Mutter vor 2 Jahren, die ist auch im Ausland plötzlich verstorben auf einer Reise. Corinna, ich mach mal einen Vorschlag. Ich merke ja, dass du völlig... Kann ich das gerade noch aussprechen? Ja, okay. Bitte? Mhm. Ich habe dann mit einem Polizisten von der Wache gesprochen, beziehungsweise meine Schwester hat das für mich tun müssen, weil ich es nicht mehr konnte an dem Tag. Und habe dann halt eine Beileidsbekundung geschrieben und habe halt auch in dieses Schreiben reingeschrieben, weil ich persönlich das für mich, aber eben auch vor allem für die Hinterbliebenen wichtig finde, dass die wissen, dass dieser Mensch, auch wenn er dann eben nicht im Kreise der Liebenden, sag ich mal, weggestorben ist, dass er zumindest von Menschen umgeben gewesen ist. Sehr gut, finde ich auch sehr. Die wirklich umsorgt und gesorgt haben für das, ihn. Das finde ich auch nochmal sehr nett von dir, dass du das gemacht hast. Und jetzt bitte ich dich wirklich, mit meiner Psychologin zu sprechen. Du brauchst dringend Hilfe. Du brauchst dringend Hilfe, um mit diesen Eindrücken zurechtzukommen und um die zu verarbeiten. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Sabine, meiner Psychologin, angerufen. Ich sag dir von meiner Seite aus nochmal großes Kompliment für das, was du getan hast. Und jetzt geht es aber darum, dass man dir hilft. Legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja. Ja. Alles Gute. Und nochmals Hut ab vor... Ach so, und dann wenn ich jetzt nochmal was zu der Vorgeschichte sagen darf. Corinna, ich würde mal sagen, wir machen mal jetzt Schluss. Das wühlt dich so sehr auf, das wollen wir jetzt gar nicht riskieren, dass es noch schlimmer ist. Das erzählst du gleich mal alles in Ruhe meiner Psychologin. Einverstanden? Gut, dann leg du mal auf und wir melden uns gleich wieder. Alles Gute von Herzen. Ja. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 1:23 Uhr haben wir und ich habe euch ja gestern von unserer schönen Aktion etwas erzählt, nämlich von der Versteigerung unseres alten Moderationsstuhls oder meines alten Moderationsstuhls bei eBay. Das ist gestern gestartet und ich bin völlig von Socken. Ihr glaubt es nicht. Dieser Stuhl steht schon bei 2.610 Euro, gerade mal vor 10 Minuten. Das ist sensationell. Also diese Versteigerung bei eBay läuft insgesamt 10 Tage, also bis Ende nächster Woche. Und die Versteigerung ist zugunsten des Dr. Mildred Scheel-Hauses der Universitätsklinik Köln. Das ist die Palliativstation. Also die Palliativstation ist eine Station für sterbende und sterbenskranke Menschen, der ich sehr verbunden bin. Und die Leute leisten Großes dort und die werden sich über die Spende sehr freuen. Und naja, ich freue mich auch, wenn ihr noch weiter fleißig mitsteigert. Wenn ihr auf eBay geht, dann unter dem Stichwort Moderationsstuhl Domian. Ich halte euch immer wieder ein bisschen auf dem Laufenden, während der nächsten Tage und der nächsten Woche, also wie gesagt, bei 2.610 Euro. Spektakulär ist das, spektakulär. Super, freue ich mich sehr. So, jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Anrufer und das ist Hussein. Hussein ist 37. Guten Morgen, Hussein. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Ein Mann mit einer tiefen Stimme. Ja, es ist auch spät geworden. Und wenn man mit jungen Menschen arbeitet, dann ist in der Nacht die Stimme ein bisschen weg. Du arbeitest mit jungen Menschen? Genau. Ich mache offene Jugendarbeit. Ah, was ist von der? Von daher. Ja. Ich wollte aber gern meinen Namen korrigieren. Also es wird mit Ü ausgesprochen. Hussein. Hussein. Hussein. Statt U ein Ü. Sieh es mir nach, wenn ich es nicht richtig ausspreche. Ja, okay. Hussein. Genau. Hussein, ja, genau. Und zwar, mein Lieber, was ist dein Thema? Mein Thema ist der Sebastian eigentlich von gestern, der dich angerufen hat. Das war der mit der Sekte, ne? Ja, Sekte. Oder ich weiß nicht, was ist irgendeine Religiöse Gemeinschaft, würde ich mal ganz vorsichtig sagen. Die Gemeinschaft ist mir auch nicht ganz bekannt. Ich bin Diakon, ein gebürtiger Türke, bin konvertiert 1999. Ach, du warst Moslem? Genau, auch ein aktiver. Aktiver Moslem? Genau. Und bist rüber zum Christentum gegangen? Genau. Warum? Ach, ich mach's mal ganz kurz. Ich war in einer Lebenskrise. Meine Mom ist am 3. August 96 an einem Verkehrsunfall gestorben. Mhm. Und kurz darauf auch ein sehr guter Bekannter von mir. Dann ist meine Beziehung in die Brüche gegangen und dann war ich halt in einer Krise. Und das Wort Krise kommt ja aus dem Griechischen, das brauche ich dir nicht erklären. Aus dem bedeutet ja Krisos, heißt ja auch Wendepunkt, Chance. Mhm. Und ich habe diese Chance dann ergriffen irgendwann. Das hat natürlich das war ein langer Weg, bis ich diese Chance erkannt habe für mich. Lass mich zwischenfragen. Du warst vorher gläubiger Moslem. Genau. Das heißt, auch in der Jugend aktiv, wie in der Kirche, in der Jungschar war ich in der Moschee aktiv. Ja, und da gab es dann, wie du es gerade geschildert hast, schwere Schicksalsschläge in deinem Leben. Genau. Warum konntest du den Trost nicht im Islam finden? Ach, das war, wie soll ich das sagen? Ich komme aus einer Großfamilie und ich habe immer diesen starken Bruder spielen müssen gegenüber meinen kleineren Geschwistern. Und habe das gar nicht so nach außen gezeigt, wie ich darunter gelitten habe. Worunter? Unter dem Verlust meiner Mutter. Ne? Ja. Und ich habe einfach diese Rolle übernommen. Ein starker Mann. Ich habe auch komischerweise nicht am Grab von meiner Mutter in der Türkei geweint oder so. Ich habe immer diesen Starken gespielt. Und irgendwann bin ich zusammengebrochen. Das ging dann nicht mehr. Aber nochmal die Frage. Ja. Warum hast du keinen Trost in deinem damaligen Glauben gefunden? Das beantworte ich auch mal ganz einfach. Ich habe vielleicht nicht dort gesucht. Warum? Warum hast du nicht dort gesucht? Ja, ich war schon damals ein bisschen in Kontakt mit, leichten Drogen, Cannabis und so weiter. Ja. Und das hat schon Distanz gehabt zu der Moschee. Und einige, zum Beispiel der Jugendleiter aus der Moschee, der hat das schon gewusst mit meinem Cannabiskonsum und so weiter. Und okay, das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Da war dieser Scham da, sage ich mal, die Hürde da wieder hinzugehen. Ich habe mich da ein bisschen distanziert gehabt. Mhm. Und nach dem Tod von meiner Mom, da bin ich auch mal zu meinem Kollegen, wollte ein bisschen Cannabis halt besorgen. Mhm. Und er hat leider was anderes da gehabt, was Härteres. Nämlich? Das war damals Kokain. Ja. Und in dieser Krisenzeit habe ich dann nicht irgendwie nachgedacht. Habe ich das richtig verstanden? Ist das, dass die Türen im Islam für dich zu waren? Ach, das würde ich gar nicht so sagen. Okay, dann erklär mir, wieso. Also ich ahne das ja schon, du warst da in der großen Lebenskrise und dann mit den Drogen, dass du in gewisser Distanz durch die Drogen vielleicht auch zu deiner Religion gegangen bist. Genau. Aber warum dann zum Christentum übergetreten? Das kann ich dir auch ganz leicht erklären. Ich habe damals als Sachbearbeiter in einer Firma gearbeitet. In dieser Abteilung wurde jemand eingestellt, den ich früher aus der Drogenszene aus Stuttgart kannte. Mhm. Und aus der Techno-Szene. Und ich habe eine Verwandlung bei ihm gemerkt, auch schon vom Aussehen her. Er hat mindestens 20, 30 Kilo zugenommen gehabt. Er hat nicht mehr geraucht und ich habe immer zu ihm gesagt, du, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, was ist denn mit dir los? Also Entschuldigung, wenn ich ein bisschen schweble. Das macht gar nichts. Okay. Wenn du mir die Frage gut beantwortest, bin ich sehr zufrieden. Genau, und irgendwann hat er zu mir gesagt, dass er Christ geworden ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, es wäre besser, wenn er wieder Drogen nehmen würde. Das war meine Antwort. Da warst du auch noch vom Christentum auch noch sehr weit weg. Da war ich sehr, sehr weit weg. Aber wieso bist du dann dazugekommen? Ja, irgendwie habe ich eine Sehnsucht gehabt nach einem geordneten Leben. Hm. Wär dieser Kollege ein Buddhist gewesen oder ein Jude. Ach so, wärst du das geworden? Das würde ich nicht sagen. Ich habe ja meine Entscheidung irgendwann, als es mir wieder gut ging, als ich wieder unter meinen Füßen den Boden gespürt habe, eine Verhaltenstherapie gemacht habe, alles aber auf freiwilliger Basis. Also ich bin nicht... Also du würdest nicht sagen, wenn das ein Buddhist gewesen wäre, wärst du Buddhist geworden? Das hätte es auch sein können. Doch, aber jetzt. Ich hätte spätestens dann, wo ich diese Krise überwunden habe, musste ich für mich nochmal eine Entscheidung treffen. Mhm. Aber trotzdem ist es für mich so schwer nachzuvollziehen, wenn man in einem Glauben schon verankert war. Ja. Das warst du ja. Ja. Warum geht man dann nicht wieder in seinen Glauben zurück, wenn es da auch vielleicht eine gewisse Krise gegeben hat? Warum geht man in einen neuen Glauben? Frage ich auch Leute, die umgekehrt konvertieren. Also da können wir jetzt ein bisschen tiefer bohren. Ich weiß nicht, ob dir die Millî Görüs was sagt. Das ist eine Vereinigung, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Genau. Wobei ich sagen würde, ob das berechtigt ist oder nicht, das ist mal dahingestellt. Es gibt natürlich Leute da drinne, die ein bisschen extremistisch denken. Also das heißt, solche Strömungen haben dich auch vom Islam abgeschreckt? Abgeschreckt würde ich nicht sagen. Die Strukturen sind sehr stramm und stur. Dann erklär mir, warum ist der für dich der christliche Gott der richtige und nicht der islamische Gott? Okay, das könnte ich ganz theologisch ganz einfach erklären. Nee, sag's aus deinem Herzen raus, nicht theologisch. Aus meinem Herzen heraus. Ich musste für diesen christlichen Gott nichts leisten. Mhm. Das ist die Theologie der Liebe. Ich bin akzeptiert so, wie ich bin. Mhm. Das war's. Mhm. Das war ausschlaggebend für mich. Ja. Also die Gnade, ich rede jetzt schon ein bisschen in theologischen Fachjargon, die Gnade habe ich mir nicht verdienen müssen, indem ich mich ändern muss, indem ich mir was verdienen muss, sondern ich werde geliebt, Punkt, basta. Das könnte ich mir vorstellen, dass es in deiner Familie und in deiner Verwandtschaft einen Aufschrei gab. War das so? Es gab einen Aufschrei, aber weniger von diesen gläubigen Muslimen, die haben mich eher theologisch konfrontiert, wie, sage ich mal, von diesen nationalistischen Türken. Da war ich nicht nur jemand, der seinen Glauben verraten hat, auch seine Nationalität verraten hat. Hast du in der Zeit Angst um Leib und Leben gehabt? Gar nicht. Also ich sag immer zu diesen Leuten, ich habe eine theologische Ausbildung gemacht, ich bin Sozialdiakon, arbeite auch in diesem Beruf. Also nicht nur konvertiert, sondern gleich auch beruflich da reingegangen. Genau, bin auch beruflich da reingegangen. Und, also das heißt, die Familie hat es mehr oder weniger hingenommen und hat sich damit arrangiert? Ja, die hat sich halt gedacht, bevor wir jemanden, einen Sohn haben, der drogenabhängig ist, befürworten wir lieber diesen Weg. Gute Einstellung, hätte auch anders sein können. Ja, ich meine, mein Vater ist sehr aktiv, hat die Pilgerfahrt nach Mekka gemacht, das war schon ein harter Brocken für die. Das glaube ich. Wie ist denn das so mit den Traditionen und Gebräuchen? Isst du jetzt gerne mal ein Schweineschnitzel? Ich esse überhaupt kein Schweinefleisch. Das nicht? Das mache ich so, wie es auch in der Bibel drin steht, dem Griechen sei ein Grieche, dem Juden ein Jude. Mhm. Ich bin ein gebürtiger Türke, der nie Schweinefleisch gegessen hat. Mhm. Also ich passe mich da nicht an, nur weil ich jetzt, wenn es mir schmecken würde, würde ich es essen. Gibt es sonst eine Tradition, die du noch aus deiner alten Zeit und deiner alten Kultur... Die Fastenzeit. Also ich gehe da immer regelmäßig zu meiner Familie oder meine Familie hat auch immer noch dieses Tischgebet. Ich stehe da nicht auf. Mhm. Ich habe da diesen Respekt und ich verurteile auch den Islam gar nicht. Ne? Mhm. Also ich habe da auch sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade von meiner Mutter aus. Diese Nächstenliebe, die hat mich immer so erzogen. Die war so tierlieb. Die hat jedes Tier, was auf der Straße krank war, mit nach Hause genommen. Und das hat sie aus Überzeugung gemacht. Ich glaube ja sowieso, dass die Substanzen, wenn man mal die Fanatiker und die konservativen Gruppen mal zur Seite schiebt, dass die Substanzen sich ähneln. Ja. Ein Beispiel. Ich habe damals lange Haare gehabt, Nasenpiercing. In dieser Moschee hat mir keiner gesagt, ich soll meine Haare kurz schneiden, Nasenpiercing weg. Bevor ich studieren musste, musste ich ein Anerkennungsjahr machen in einer evangelischen Gemeinde. Ich habe einen super Diakon dort gehabt, der mich betreut hat, aber der ist irgendwann gekommen und hat gesagt, du, die Leute, die beschweren sich, du bist ein Anstoß in der Gemeinde. Mhm, und dann habe ich gefragt, warum? Mhm, ja, deine Haare, dein Aussehen, dein Piercing. Das war dann nicht so freundlich. Nein, das war überhaupt nicht freundlich. Dann ein paar Wochen später kommen zum Gottesdienst zwei Freunde mit von mir. Mhm. Der eine ist halt voll tätowiert, sehen, sag ich mal, für diese gutbürgerlichen Leute sehr asozial aus. Mhm. Der Vater kommt auf mich zu. Mhm. Wir sehen, ja, durch die Blume, die Leute sollen sich ein bisschen anders ankleiden und so weiter und so fort. Ja, aber dann warst du doch enttäuscht letztendlich. Klar. Musst du doch gewesen sein. Wie hat sich denn das dann wieder hingebogen und arrangiert? Also ich bin ja nicht wegen diesen Leuten her. Ich habe ja nicht gleich konvertiert. Ich habe mir wirklich 2,5 Jahre Zeit gelassen. Mhm. Ich bin nicht wegen diesen Leuten Christ geworden. Mir hat einfach die Botschaft gefallen. Ja. War es für dich noch eine Überlegung, gehe ich zu den Katholiken vielleicht? Nein, auch? Nee. Das war, also ich habe mit Katholiken auch zu tun hier vor Ort in meiner Arbeit. Mhm. Mein Träger ist die Diakonie und dadurch komme ich natürlich auch mit der Caritas in Verbindung. Mhm. Und da sind sie, das war mir doch noch ein bisschen zu, noch starrer und noch enger. Und ich lasse mir nicht ungern Scheuklappen. Ich trage ungern Scheuklappen. Mein Lieber, das fand ich interessant, dass du angerufen hast. Finde es interessant, dass du angerufen hast. Ja. Finde ich ganz toll, weil diese, so von da nach da, hört man selten. Man hört ja mittlerweile doch schon öfter, dass Christen oder aus unserem Kulturkreis ja, rübergehen. Es gibt einige noch. Es gibt einen Pfarrer, den ich kenne, der auch konvertiert ist und auch Pfarrer jetzt ist. Aber die sind immer in diesen freien Gemeinden und die sind sehr oft pfingstlerisch, charismatisch angehaucht. Ja, genau. Ja, ja. Und da halte ich echt Abstand. Das sind so Seelenfänger von Menschen, die wie ich damals in Krisen, also ich will nicht pauschalisieren, da gibt es bestimmt auch tolle Menschen. Ja. Aber also deswegen möchte ich auch dem Sebastian sagen, er soll auf sein Bauchgefühl hören. Und sein Bauchgefühl hat ihm ja schon signalisiert, Vorsicht. Er muss dich anrufen. Ja, ja. Genau, ganz genau. Und diese Gemeinden, die beschlagnahmen irgendwann diese Leute. Irgendwann musst du dein Zehntes abgeben, ist ja auch noch okay. Aber mein Lieber, ja. Unsere Zeit rennt davon. Kein Thema. Ich finde es super, dass du angerufen hast. Ich freue mich sehr. Auch super, dass ich dich hören konnte. Und alles Gute wünsche ich dir für deine wichtige Arbeit. Danke, dir noch einen schönen Morgen. Dankeschön, auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 136 und wir sind verbunden mit der Marion, die ist 53. Hallo Marion. Hallo Jürgen. Marion, um was geht's? Mein Mann betrügt mich. Woher weißt du das? Ich habe, also er ist mit der Kollegin unterwegs gewesen, mit der Kollegin von ihm. Und hat mir erzählt, er wäre mit einem Arbeitskollegen unterwegs, würde eine Fahrgemeinschaft bilden. Und dann ist eines Tages, ist er nicht nach Hause gekommen, hat nur angerufen. Und den Tag war zufällig unser Sohn bei uns zu Hause auf der Durchreise. Er wohnt in München und musste zur Messe nach Hannover und war den Abend zu uns unterwegs. Und mein Mann kam nicht herbei und dann habe ich ihn aufs Handy angerufen und da sagte er, ihm wären aus dem Auto Sachen gestohlen worden, er müsste noch zur Polizei. Und es hat dann ewig lange gedauert, unser Sohn war inzwischen auch da. Und mein Mann kam dann irgendwann nach Hause und dann habe ich gefragt, was ihm gestohlen worden wäre, also Laptop, Fotoapparat, Handy und so weiter. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ob es Zeugen gab und so weiter und so fort. Ja, es gab Zeugen und dann habe ich gefragt, ob eben der Kollege, nee, der nicht. Ich sage, ja, und wo aus dem Auto ist das gestohlen worden? Ja, bei einer Arbeitskollegin. Und da war ich dann schon ganz verwundert. Ich sage, ja, und wären keine Einbruchsspuren gewesen. Okay, machen wir es nicht so ausführlich. Also auf jeden Fall habe ich dann rausgekriegt, ich hatte ihm mal eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Und bin dann an den PC gegangen und habe nachgesehen und da waren dann ganz eindeutige Mails von eben dieser Frau. Von dieser Frau, die damals dabei war, auch bei dieser Geschichte. Mit der er damals schon das Verhältnis hatte und mit der er unterwegs war. Was heißt damals? Wie lange läuft das schon? Ich weiß das schon jetzt über ein Jahr. Ja. Nee, seit 1. Mai weiß ich es ein Jahr. Ja. Aber die Sache läuft schon seit 1,5 Jahren. Woher weißt du das, dass es seit 1,5 Jahren läuft? Ich weiß sogar, wann sie das erste Mal miteinander Sex haben, eben durch diese E-Mail-Adresse. Ja. Er hatte sein Passwort nicht geändert und ich habe die ganzen Geschichten. Hast du geschnüffelt? Ich habe es gelesen, ja. Ich brauchte die Bestätigung. Hast du ihn damit konfrontiert? Ja, direkt den Abend noch. Was hat er gesagt? Er hat erst abgeschritten, bis dass ich dann unseren Sohn, der dabei war, der ist 34, Den habe ich dann, also es wäre Blödsinn und so. Und die E-Mails waren schon sehr eindeutig. Und ich habe unseren Sohn dann an den PC gerufen und habe ihn gefragt, ob er das auch für Blödsinn halten würde. Und unser Sohn hat dann nur geschluckt. Hat dein Mann das denn letztendlich dann eingestanden? Er hat es eingestanden. Ja. Und jetzt... Die Konfrontation war wann? Die war dann direkt den Abend noch. Da, vor einem Jahr? Vor einem Jahr, ja, im so, Mai. Aber du bist heute immer noch mit ihm zusammen und der ist wir immer noch... Wir sind immer noch zusammen. Und der ist immer noch mit der... immer noch mit der anderen zusammen. Belügt mich aber, obwohl ich weiß, dass er mit der zusammen ist und das Verhältnis hat, belügt er mich trotzdem weiterhin und... Das heißt, du lebst in einer sehr, sehr, sehr schlimmen und seelisch angespannten Situation. Ja, sehr schlimm. Der ist, ich habe heute wieder erfahren, er hat mir heute erzählt, er wäre mit einem Kollegen unterwegs, um mich in Sicherheit zu wiegen. Und dieser Kollege, den habe ich in Wer kennt wen und Facebook als Freund. Und der hat ständig gepostet und ich denke, die können doch gar nicht auf einem Lehrgang sein. Das kann doch nicht stimmen. Aber, und dann habe ich bei dem angefragt und habe erfahren, dass mein Mann mit der Kollegin von aber, einem Lehrgang... Aber was ist denn das für ein albernes Kindertheater? Du weißt, dass deine Frau... ist. Er hat mit der Frau immer noch Kontakt und er erzählt ja irgendwelche komischen Geschichten, die man ganz schnell als Lügengeschichte durchschaut. Ja, ja. Warum tut ihr euch das an, frage ich jetzt mal so erstmal allgemein. Also ich liebe ihn nach wie vor. Liebt er dich denn auch nach wie vor? Aber liebe ihn, bitte. Liebt er dich denn auch nach wie vor? Er sagt mir, aber ich... Er sagt es? Ich bin eigentlich seit heute, bin ich eigentlich der Meinung, es kann nicht sein. Er sagt, er liebt dich nach wie vor. Ja. Und warum hat er dann eine andere Frau? Weil er ihr wohl sexuell hörig ist. Wie ist denn eure Sexualität? Besser als früher. Besser als früher? Ja. Wie lange seid ihr zusammen? 38 Jahre. Besser als früher? Mhm. Das ist interessant. Intensiver und ja. Wie stellt er sich denn, die Frage wirst du ihm gestellt haben, wie stellt er sich denn die Zukunft vor für euch beide und mit euch beiden? Er hat mir versprochen, dass er mich niemals verlassen wird. Ich bin finanziell von ihm abhängig, da ich krank geworden bin und habe keinerlei Einkommen bis zur Rente. Okay, er verspricht dir, dass er dich niemals verlassen will. Okay, das ist das eine. Aber er will weiter mit der Frau zusammen sein. Auch das, ja. Er verlangt praktisch, dass er leben kann wie ein Single. Mhm. Und ich zu allem Ja und Amen sage und stillhalte. Aber das hält auch kein Mensch aus. Nee, ich halte es auch nicht mehr aus. Selbst wenn du sagst, du bist finanziell von ihm abhängig, da wird das Mittel ja, und Wege. Aber es ist nicht nur das Finanzielle. Also es ist wirklich, ich habe mir auch gut durch den Kopf gehen lassen, also wenn es wirklich keine Liebe mehr von meiner Seite wäre, ich könnte die Situation ja ausnutzen. Ich kann mit dem Geld machen, was ich will. Mhm. Ja, solange also, er sein Geld hat, was er verbraucht. Also, ja, also das Geld darf keine Rolle hier spielen. Nein, um Gottes Willen spielt es auch nicht. Also ich sage nur, ich bin finanziell zwar von ihm abhängig. Ja. Und also wenn das ein Jahr geht, wenn der zu dir sagt, ich verlasse dich nicht, aber ich will weiter meine Sache damit mit der Frau machen, ja. Das kannst du da nicht mitmachen. Ich kann es auch nicht mehr. Nee, das hält man nicht aus. Dann machst ich brauche auch Hilfe. Ich merke selbst, dass also psychisch geht's mit mir in den Bach runter. Mhm. Ich vernachlässige sämtliche sozialen Kontakte. Mhm. Was sagt denn euer Sohn zu der Situation? Der hat zwei Töchter und wir haben also die Enkelkinder beide sehr lieb, mein Mann und ich. Und wir haben die auch jetzt kürzlich wieder besucht und aber auch da ist wieder zu Spannungen gekommen. Nein, ich will wissen, was der Sohn sagt. Mein Sohn. Ja, was sagt er? Sagt er zu dir, Mutti? Der hat mir zuliebe, hat er überhaupt noch Kontakt zu seinem Vater. Er wollte mit dem gar nichts mehr zu tun haben. Sagt denn dein Sohn hier, Mutter oder Mama, was er auch immer sagt, geh? Ja, er hat auch zigmal gesagt, schmeißen raus. Hm. Trennt euch. Ich glaube, dein Sohn hat recht. Ja, ich glaube es ja jetzt auch. Das glaube ich auch, wie du das schilderst und du klingst auch ziemlich angeschlagen. Bin ich auch. Ich war immer ein Mensch, der mit Depressionen nichts anfangen konnte. Ich habe immer mit beiden Beinen fest auf dem Boden gestanden und ich war auch immer die Aktivere in unserer Beziehung, also in jeder Hinsicht eigentlich. Mein Mann ist eher phlegmatisch und also nicht so temperamentvoll und ich... Sag mal, was mich wirklich stutzig macht, ist diese Sexgeschichte. Wie war denn, War denn der Sex vorher, bevor er diese Affäre hatte, war der Sex bei euch da schon eingeschlafen? Nee. Auch nicht? Also eingeschlafen nie. Aber dann ging es so richtig rund. Ich meine, nach 38 Jahren, ich war 15, er 17, seit wir zusammen sind. Mhm. Wir waren Nachbarskinder, wir kennen uns praktisch, also wir waren beide Menschen ohne Vergangenheit. Mhm. Ich meine, die Luft ist so ein bisschen raus. Ja, verständlicherweise. Wobei aber wir hatten auch keinerlei Tabuthemen im Sex. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, das mache ich nicht oder so. Jetzt sagst du, er ist sexuell abhängig, sagt er zumindest, oder höre ich von dieser Frau. Was machen die denn da besonders? Hat er dir das erzählt? Jein. Also ich habe auch über andere einiges erfahren. Diese Frau muss einige Liebhaber gehabt haben. Nach seinen Worten sucht sie sich meistens verheiratete Männer, weil sie da sicher sein kann vor AIDS oder sicherer sein kann vor AIDS und vor... Okay, aber was geschiedene werden beziehungsgeschädigt, Junggesellen sind merkwürdig. Okay, aber was denn nun genau für einen Sex machen, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Ich weiß nur, dass sie auch mit ihrem Mann in Swingerclubs war und sie hat wohl zu meinem Mann, also ich habe ihn mal gefragt und da hat sie wohl gesagt, sie macht alles außer mit Tieren und Kindern. Tja. Hat er denn auch gesagt, dass er diese Frau liebt? Das habe ich ihn gefragt. Geschrieben hat er es ihr. Okay. Zumindest mal, ich habe dich sehr, sehr lieb und solche Aussagen. Und ich habe ihn gefragt, ob er sie liebt. Und da hat er gesagt, ich weiß es nicht. Naja. Mir sagte aber, ich liebe dich. Ja. Aber wenn er mich lieben würde. Ja, ich wollte sagen, ist auch eine perfide Äußerung. Ich liebe dich und hat da seit einem Jahr die Frau. Ja, und macht mit ihr auch alles. Also die unternehmen so viel. Wie oft in der Woche sehen die sich? Jede Woche. Ja, und wie, also einmal in der Woche? Mehrere Tage dann immer. Mehrere Tage hintereinander sogar? Ja, er übernachtet auch mittwochs bei ihr. Ach. Und dann fahren sie, also nach der Arbeit Mittwoch fährt er zu ihr. Und dann fahren sie zusammen auch zum Arbeiten. Da fährt er mit ihr mit und lässt unser Auto da irgendwo bei ihr stehen. Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht nicht, Mario. Und das hält man nicht aus. Da musst du was machen, da musst du eine Konsequenz jetzt ziehen. Da musst du raus, und wenn das auch noch so schwer ist. Aber da hat dein Sohn recht, dein Sohn ist am nächsten an euch dran, und wenn der das auch so sagt, dann stimmt das auch. Dann pack deinen Mut zusammen und deine Energie und geh. Ich hab, ja, aber wo soll ich hin? Ich hab auch, also wir haben ein Haus, und das Haus ist nicht bezahlt, und noch nicht bezahlt, aber das soll ja, wie gesagt, keine Rolle spielen. Aber meine Mutter lebt mit in dem Haus. Ach so. Und sie hat ihr ganzes Leben lang, sie ist jetzt alleine, mein Vater ist gestorben vor 5 Jahren, also sie hat immer ihr ganzes Geld und alles, ihre ganze Arbeit und Kraft hier mit in das Haus gesteckt. Mhm. Und sie ist auch, sie ist genauso psychisch jetzt schon. Die kriegt das ja alles mit. Ja, natürlich. Das verkompliziert es in der Tat. Sie hat auch so eine Angst, dass sie hier raus muss und dass sie ins Altersheim müsste. Und kannst du nicht mit deiner Mutter zusammen in eine Wohnung ziehen? Wenn ich ganz ehrlich will, das möchte ich nicht. Weil in dem Moment, wo meine Mutter dann, also den Vorschlag hat sie auch schon gemacht, in dem Moment, aber jetzt nehmen wir nur die Finanzen, in dem Moment, wo meine Mutter sterben würde, stände ich ja wieder da. Warum? Und ich möchte nicht von Hartz IV leben müssen. Ich möchte es einfach Okay, das können wir jetzt natürlich im Rahmen der Sendung nicht klären. Nee, wie das. Wir können nur sagen, ich kann dir nur sagen, aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, kann ich dir als außenstehender fremder Mann sagen oder fremder Mensch sagen, ändere dein Leben. Ja. Mach das nicht mit. Wie das Leben geändert wird, ich habe schon mitbekommen, das ist sehr kompliziert. Da musst du einen Weg suchen, wenn du es vielleicht alleine nicht schaffst. Vielleicht wäre eine Beratung gar nicht so schlecht, dass du dich mal an jemanden wendest, der dir so ein bisschen Unterstützung geben könnte. Mhm. Vielleicht können meine Psychologin dir ein bisschen helfen. Ja, das wäre vielleicht auch gut. Ja, dann ruft sie dich nochmal an und dann könnt ihr das eine oder andere nochmal beraten. Mhm, aber die große Linie, die große Linie muss rein, raus. Ja. Marion, viel Glück wünsche ich dir von Herzen. Ja, ich danke dir. Und du legst auf und Sabine ruft dich gleich an. Mhm. ich muss dir noch ein Kompliment machen. Also ich habe zum Beispiel gestern auch Hart aber fair und deine Sendung danach und alles. Also du bist echt klasse. Ach, du bist aber sehr nett. Marian, vielen, vielen Dank. Alles Gute und wir melden uns gleich. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer kostenfrei für euch. Immer könnt ihr ab 0 Uhr schon anrufen. Das habe ich millionenfach schon gesagt und manchmal fragen mich die Leute immer noch, wann kann man denn bei euch anrufen? Ab wann geht denn das? Na, ab 0 Uhr, genau ab 0 Uhr, 0800 220 5050. Und dann fragen die Leute auch immer, obwohl ich es auch 100 Millionen Mal schon gesagt habe, kostet denn das was? Nee, das kostet nichts, das ist ganz, ganz kostenfrei. 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Und auch schon 100.000 Mal gesagt, bitte immer die Telefonnummer mit reinschreiben. Ich fasse es nicht, ich fasse es nicht, ich fasse es nicht. Ich lese gerade hier eine Information aus meiner Regie. Wisst ihr, bei welcher Summe der Stuhl gerade steht? Unser Stuhl, unser alter Moderationsstuhl. Vorhin stand er noch bei 2610. Ratet mal, das ist unfassbar. Bei 5000 Euro, unfassbar. Die Universitätsklinik Köln kann sich freuen. 5000 haben wir jetzt schon, nach mal eben einem Tag. Versteigern. Sensationell. Sensationell. Ich freue mich wie Bolle. Super. Jenny, 19 Jahre. Guten Morgen. Ja, Morgen, hallo. Jenny. Hi. Um was geht's bei dir, Jenny? Ja, also ich habe ein Problem und zwar habe ich die Vermutung, dass bei mir in der Wohnung ein Geist wohnt. Ah. Ja. Auch wenn das sich das lächerlich anhört, aber hier sind so viele Sachen vorgefallen und ich habe auch teilweise das nicht alles selber erlebt, sondern auch mit Freundinnen und In Jennys Wohnung wohnt ein Geist. Ja, mit Jenny. Mit Jenny. Jenny wohnt aber alleine in der Wohnung. Ja, ich bin abgesehen von dem Geist natürlich. Ja, genau. Wie groß ja. ist die Wohnung? Zwei Zimmer. Zwei Zimmer. Und ja. seit wann, meinst du, wohnt der Geist in der Wohnung? Ja, also ich wohne jetzt so ziemlich genau ein Jahr hier und eigentlich hatte ich schon, sag ich jetzt mal, Probleme, seit ich hier wohne. Ja, so, also jetzt erzähle uns bitte, wie du diesen Geist bemerkst und was er tut. Ja. Also, ich habe zum Beispiel im Wohnzimmer so einen Bewegungsmelder in der Steckdose, wo ein Licht dann angeht, wenn man zum Beispiel nachts durchs Wohnzimmer läuft. Mhm. Und von meinem Bett aus im Schlafzimmer sehe ich das, nachts im Wohnzimmer Licht an- und ausgeht. Eine Maus? Nein, hier ist keine Maus. Also, ich habe ja auch alles renoviert und hier ist auch nichts irgendwie. Es kann keine Maus sein. Ich habe diesen Stecker dann rausgemacht. Da war auch erstmal Ruhe. Mhm. Dann sind aber andere Sachen passiert, dass ich zum Beispiel nachts wach geworden bin. Und einfach die Gießkanne von meiner Fensterbank mitten auf meiner Bettdecke lag und mein ganzes Bett total durchnässt war. Du bist Schlafwandlerin und hast die Gießkanne geholt. Ja, das habe ich dann auch vermutet. Habe das dann auch mit einer Freundin getestet, war jetzt auch gerade im Skiurlaub mit der. Und die hat gesagt, dass ich nichts von alledem bin. Ja, aber im Skiurlaub bist du keine Schlafwandlerin. Wieso? Ja, ne, sag ich mal so. Ach vielleicht. So. Ja, also ich meine, ich habe ja auch vorher zu Hause gewohnt und da hatte ich ja auch noch nie Probleme mit sowas. Okay, also, der Bewegungsmelder, ja. die ausgegossene Gießkanne. Ja. Und? Und zwar sind noch Sachen passiert, dass ich zum Beispiel am Anfang, als ich allein gewohnt habe, mein Licht nachts angelassen habe, abends CD gehört habe, dann nachts wach geworden bin, alle Lichter aus waren in der ganzen Wohnung und die CD an einer Stelle gehakt hat. Mhm. Dann habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht, fand es aber schon gruselig, habe dann das Licht wieder angemacht, habe wieder die CD eingeschaltet, bin morgens aufgewacht, alle Lichter waren aus und die CD war ganz normal durchgelaufen, also nicht mehr hängen geblieben. Ja. Kann man ja alles ja. vielleicht irgendwie erklären. Ja, es hat. Hat sich denn dieser Geist irgendwie schon mal gezeigt? Hast nee, du den? Also ja, ich habe jetzt noch niemanden so gesehen oder so. Hab aber schon überlegt, ob ich, weiß ich nicht, zum Beispiel mal eine Kamera aufstelle, die das dann nachts irgendwie filmt, dass ich mir das mal angucken kann. Sofern man einen Geist sehen kann. Ja, das wäre natürlich die Frage. Das ist die Frage. Und ich weiß halt auch nicht, ob ich es wirklich weiterverfolgen will. Macht dir das denn Angst? Es geht, also natürlich ist das manchmal gruselig, gerade wenn man dann alleine wohnt. Ich sag mal so, manchen Freunden von mir, die fanden es dann so gruselig, dass die auch nicht mehr hier übernachten wollen. Also die eine hatte den Hund dabei und der hat auch die ganze Zeit eine bestimmte Wand, wo dieser Bewegungsmelder dran war, angebellt. Also irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das wiederum finde ich so ein bisschen gruselig, wenn du sagst, der Hund hat genau diese Stelle angebellt. Ja, das fanden wir nämlich auch und meine Freundin hatte schon, ich habe ihr das vorher auch erzählt und wir hatten schon darüber geredet und sie meinte, dass ihr Hund auch bei ihnen zu Hause schon mal so Sachen bemerkt. Und also so immer, wenn irgendwas Gruseliges passiert, ist er dann irgendwie ganz aktiv. Man sagt ja, dass Tiere, vor allen Dingen Hunde, da so ein Sensorium für haben. Ja, genau. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, also ob ich jetzt halt irgendwie da weiter irgendwas machen soll. Wir hatten schon überlegt, eine Seance oder sowas abzuhalten. Nein, fang bloß nicht sowas an. Nee, dann schraubst du dich da immer mehr rein. Ja. Ist es denn so, dass du, jetzt ist es tiefe Nacht, dass du, wenn du jetzt schlafen gehst, gleich immer so ein bisschen mit Angst dann ins Bett gehst? Ja, nee, in der Regel jetzt nicht. Wenn ich zum Beispiel nachts aufwache, ist es natürlich schon irgendwie gruselig. Mhm. Wenn man dann auch drüber nachdenkt, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so den ruhigsten Schlaf, sage ich mal. Also ich werde schnell wach. Also ich habe einen ruhigen Schlaf. Man fragt sich auch, was will der Geist dir damit sagen, dass er eine Gießkanne auf deinem Bett aus... Ja, das frage ich mich auch. Also ich weiß auch nicht, was da irgendwie... Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Ich würde es wirklich noch eine Weile beobachten. Aber ja, das Ding ist natürlich jetzt, wenn der schon die Gießkanne, sage ich mal, bewegen kann, das ist jetzt auch erst vor kurzer Zeit passiert. Am Anfang waren halt nur diese Sachen mit Licht und an, aus und so die ganze Zeit. Weißt du, mir fällt ein, was doch eine gute Idee wäre mit der Kamera, dann könntest du zumindest sehen, ob du es selbst bist. Das könnte, also ich habe ja immer noch die Vermutung, dass du irgendwie im Schlaf Dinge tust, die du vielleicht gar nicht weißt. Ja, kann ja sein. Ja, das kann natürlich. Und dann wäre die Sache erklärt. Und mit dem Bewegungsmelder, ja, weiß ich auch nicht, was das ist. Aber wenn du die technische Möglichkeit hast, mal so eine ganze Nacht das durchlaufen zu lassen, würde ich es machen. Als nächste Aktion. Naja, mach's doch mal. Und wenn dann wieder was ist, aber du hast tief und fest geschlafen, dann rufst du nochmal an. Da müssen wir eine härtere Vorgehensweisen überlegen. Ja, ein Kollege hat eben schon vorgeschlagen, eine Wünschelrute oder so mal auszuprobieren in der Wohnung. Oder dann mal irgendwie zu gucken. Wie hieß das noch? Da habe ich auch schon mal mit jemandem hier gesprochen. Irgendwie so Leute, die auf Gespensterjagd gehen. Mhm. Aber das klingt albern, aber die Anruferin, die war sehr, sehr seriös. Die könnte man ja vielleicht dann irgendwann auch nochmal einschalten. Ja. Du machst die Kamerabeobachtung bitte und meldest dich nochmal bei uns. Ich möchte sehr gerne mit dir dann nochmal sprechen. Ich möchte da auch nochmal drüber reden, gut, wenn da irgendwas ist. Okay. So machen wir es ständig. Also mail uns am besten, dann geht's am schnellsten. Ja, alles klar. Alles Liebe und toi toi toi, dass es vielleicht auch alles gut geht. Tschüss. Viel Erfolg noch mit dem Stuhl. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Die Jenny und jetzt geht es weiter mit Wolfgang. Und Wolfgang ist 73. Guten Morgen, Wolfgang. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Wolfgang, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ich hab kein Kummer. Ich wollte dir nur ein Kompliment machen. Das freut mich sehr. Und das schon seit langem. Ich sehe deine Sendung schon seit Jahren. Aber jetzt habe ich dich beim Lanz gesehen, Hart aber fair gesehen. Mhm. Und das Buch habe ich auch leider noch nicht, aber das hole ich. Dann höre ich von dir, dass du beim Pastor Hering konfirmiert worden bist. In Gummersbach, genau. In Gummersbach. Kommst du auch? Und wir Nachbarn waren in der Wasserwurststraße. Nein! Ja. Wie heißt denn du? Ja, magst du deinen Nachnamen sagen? Nee, magst du nicht. Oder doch? Back. Ah, natürlich. Ja, klar. Natürlich. Vorne am Anfang. Ja, natürlich. Das ist ja verrückt, so klein ist die Welt. So klein ist die Welt. Ich komme aus Gummersbach, aus der Wasserfuhrstraße, da bin ich groß geworden und Wolfgang hat da auch gewohnt. Genau so ist es. Das ist ja, wohnst du immer noch da? Bitte? Wohnst du immer noch da? Nein, ich wohne jetzt in Wiel. In Wiel, das ist ja auch ein netter Ort in der Nähe von Gummersbach im Bergischen Land. Aber jetzt habe ich gesagt, jetzt musst du mal anrufen. Und mach weiter so. Das mache ich. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Anruf, Wolfgang. Oh, und schöne Grüße nach Wiel. Ja, hör mal. Deine Mutter lebt nicht mehr. Doch. Doch. Gott sei Dank, ja. Ja. Ja. Wo wohnt die? Hier in Köln. In Köln, aber nicht mehr. Du wohntest damals mit deiner Mutter in der Wasserfuhrstraße. Ja, das ist ganz lange her. Ja, ne? Da war ich noch ein Kind. Mit den Eltern wohnte ich da. Lieber Wolfgang, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Domian ebenso. Tschüss. Mach's weiter gut so. Ja, tschüss. Ciao. Tschö. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Und morgen sind wir wieder da, wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie gesagt. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Und bin sehr gespannt, was sich mit unserem Stuhl da noch alles entwickeln wird. Wir halten euch auf dem Laufenden. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.